Man sagt bla bla, ihr seid schlecht. Bla bla, vielleicht habt ihr ja recht. Doch, ich fick auf eure Meinung, was interessiert mich das? Ich hab eigene Pläne, interessiert euch das? Nein, du möchtest uns nur kommerziell ausnutzen. Doch wir haben keinen Bock darauf, tschüss Boxen. Und der Bass knallt hintereinander. Die Stimme, sie schallt, reißt die Wand auseinander. Die richtige Meinung zu finden ist schwer. Ja, vielleicht habt ihr es erkannt. Doch willst du keinen inneren Kampf mehr? Kein an. Die Gaddafi uns zeigte, das Volk ist wert sich. Wie es in den Wald schallt, schallt es wieder hinaus. Willst du die Welt verstehen und in ihr leben? Hebst du die Hände und springst in den Regen? Ich will euch sehen, die Hände hochgehen. Alle aufspringen und nun den Text mitsingen. Ich will euch sehen, die Hände hochgehen. Alle aufspringen und nun den Text mitsingen.